Kapitel 53. Die Gnade Gottes macht sich nicht gemein mit denen, die dem Irdischen zuneigen. Erstens. Der Empfang der tröstenden Gnade verlangt die Loslösung vom Irdischen. Der Herr, mein Sohn, meine Gnade ist kostbar. Sie lässt sich mit äußeren Dingen und irdischen Tröstungen nicht verbinden. Darum musst du alle Hindernisse der Gnade abwerfen, wenn du wünschest, dass sie dir gegeben werde. Suche die Stille auf, sei gern mit dir allein. Verlange nicht nach müßiger Unterhaltung mit anderen. Schütte vielmehr in Andacht dein Herz vor Gott aus, um so deinen Geist und dein Gewissen in Reue und Reinheit zu erhalten. Achte die ganze Welt für nichts und ziehe den Umgang mit Gott, allen äußeren Dingen vor. Denn du kannst dich nicht gleichzeitig mir widmen und am Vergänglichen ergötzen. Von Bekannten und Freunden musst du dich trennen und allem zeitlichen Trost entsagen, wie schon der heilige Apostel Petrus die Christgläubigen mahnt, dass sie sich als Fremdlinge und Pilger in dieser Welt verhalten sollen. 1. Petrus 2.11. Zweitens. Die größte Loslösung ist der Sieg des Menschen über sich selbst. Mit welcher Zuversicht wird der sterben, der nichts mehr an die Erde bindet? Aber das Herz, so von allem loszulösen, fasst ein kranker Geist nicht. Noch kennt der, den Trieben verhaftete Mensch, die Freiheit des inneren Menschen. Doch wenn er wahrhaft geistig sein möchte, muss er auf alles verzichten, was ihm fern oder nahe steht, und sich vor keinem mehr hüten als vor sich selbst. Wenn du dich selbst vollkommen besiegt hast, wirst du das Übrige leichter überwinden. Der vollkommenste Sieg ist der Sieg über sich selbst. Wer nämlich sich selbst in der Gewalt hat, dass die Sinnlichkeit der Vernunft und die Vernunft mir in allem gehorcht, der ist in Wahrheit Sieger über sich selbst und Herr der Welt. Drittens. Leg darum die Axt an die Wurzel der Eigenliebe und Weltliebe. Begehrst du diesen Gipfel zu erklimmen, so musst du mutig beginnen und die Axt an die Wurzel legen, um die heimliche, ungeordnete Anhänglichkeit an dich selbst und zu jedem persönlichen irdischen Gut auszureißen und zu zerstören. Jeremia 1.10. Mit diesem Fehler, dass der Mensch sich selbst allzu unordentlich liebt, hängt fast alles zusammen, was von Grund aus überwunden werden muss. Ist dieses Übel einmal überwunden und bezwungen, kehren bald ein großer Friede und eine tiefe Stille ein. Weil aber wenige versuchen, sich selbst zu sterben und ganz aus sich herauszugehen, bleiben sie in sich verstrickt und können sich nicht im Geiste über sich erheben. Wer jedoch frei mit mir zu wandeln wünscht, muss alle seine schlechten und unordentlichen Neigungen ertöten und darf keinem Geschöpfe aus Eigenliebe und Begierde anhängen.